Womit, womit? Ilva war plötzlich ein Licht aufgegangen vor Angst. Und so lief er denn schließlich in seiner Angst zum Polizeiwachtmeister Hahnke, den er in seiner Amtsstube vorfand, Pfeife rauchend, Bier trinkend, ein Bild biederer Gemütlichkeit. Ja, was wünschen Sie, Il? Na, Sie zittern? Ich verlange die Verhaftung der Claire Zachanassian. Hat sie was verbrochen? Sie forderte die Einwohner unserer Stadt auf, mich zu töten. Untersuchen wir den Fall nüchtern. Die Dame machte der Stadt Güllen den Vorschlag, sie gegen eine Milliarde. Ja, das stimmt, ich war dabei. Doch damit ist für die Polizei noch kein Grund geschaffen, gegen Frau Claire Zachanassian einzuschreiten. Anstiftung zum Mord. Anstiftung zum Mord. Anstiftung zum Mord liegt nur dann vor, wenn der Vorschlag, sie zu ermorden, ernst gemeint ist. Das ist doch klar. Das meine ich auch. Eben. Nun kann der Vorschlag nicht ernst gemeint sein, weil der Preis von einer Milliarde übertrieben ist. Für sowas bietet man 1.000 oder vielleicht 2.000, mehr bestimmt nicht, da können Sie Gift draufnehmen. Was wiederum beweist, dass der Vorschlag nicht ernst gemeint war. Der Vorschlag bedroht mich, Polizeiwachtmeister. Das ist doch logisch. Unlogisch. Sie können nicht durch einen Vorschlag bedroht werden, sondern nur durch das Ausführen eines Vorschlags. Meine Kunden kaufen bessere Milch, Polizeiwachtmeister. Besseres Brot. Bessere Zigaretten. Ja, dann freuen Sie sich doch. Ihr Geschäft geht ja dann besser. Alle tragen neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Was Sie nur gegen neue Schuhe haben. Ich trage schließlich auch neue Schuhe. Da, sehen Sie. Auch Sie. Auch gelbe. Und trinken Pilsener Bier. Ja, es schmeckt. Vorher haben Sie das hiesige getrunken. Ja, war grässlich. Und Sie, Polizeiwachtmeister, womit wollen Sie Ihr Pilsener Bier bezahlen? Und Ihre neuen Schuhe? Meine Angelegenheit. Meine Kunden, womit sollen die bezahlen? Das geht die Polizei nichts an. Aber mich geht's an. Denn mit mir werden Sie zahlt. Kein Mensch bedroht Sie. Die Stadt macht Schulden. Ihr alle wartet all. Sie haben zu viel Schnaps getrunken. Die Polizei ist da, den Bürger zu schützen. Sollte sich von irgendeiner Seite der leiseste Verdacht einer Bedrohung zeigen, wird sie einschreiten, Herr Ill. Darauf können Sie sich verlassen. Warum? Haben Sie dann einen Goldzahn im Mund, Polizeiwachtmeister? Hä? Einen neuen blitzenden Goldzahn. Wohl verrückt. Ja. Wohl verrückt. Ja. Polizeiposten Güllen. Aha. In Ordnung. Habe keine Zeit, über Ihre Hirngespinste zu disputieren, Mann. Muss gehen. Der verschrobenen Milliardärin ist das Schoßhündchen fortgelaufen. Der schwarze Panther muss ihn jagen. Mich jagt ihr? Mich?